destro concitata scintilla poesia. Sciolgo un inno all'amore. Was am besten er kann, mir bringt es nicht bei. Als Schöpfer besteht er in allem. Thank you.

Yeah! soli attinse Thank you. Lasciai Liberia, la forte lasciai, di Filippo sfidando il tremendo furore, confuso nel corteo del re Giambastavo. Creatura rara. Thank you. trauen, die uns waren, diese Mauern, reich will und ist unser Leben, wenn nur eine treu geblieben, treu schönes Wort, der Liebe sich erhorn, ach, der Liebe sich erhorn, lass die Wellen leise rauschen, mischen an den Felsen lauschen, Gondeln gleiten hin und wieder, rings ertönen sachte Lieder, hell am Dunkeln hinwegswogen, kommt der Stern der Liebe sorgen, leuchte milder rein und lass die Seele nicht Ich weiß denn selber nicht, die Spessung halt ich niemals ein, ein Diplomat muss schweigsam sein. Die achten Teufel sind bei mir, ich finde es gibt so viel Papier, ich trau die Fäder selten ein, komm doch endlich in mich ein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne ruht und sich bei Nacht, was man so nennt. Lassen nicht vergessen, dass eure Vaterland dank ihr Champagnisier auch häufig kandaliert. Und jetzt an großen Küssen mit allen diesen Süßen. Glocke, Arga, Propro, dann kann ich gleich vergessen, dass eure Vaterland. Voilà! möchte deinen Atem trinken und beten dir zu Füßen sinken.